Kundgabe 5384. Empfangen am 6.5.1952. Kommunion. Gott ist die Liebe. Die geistige Kommunion, die Verbindung des Geistesfunken in euch mit dem Vatergeist von Ewigkeit, kann nur hergestellt werden durch die Liebe. Ihr könnet wohl auch in Gedanken euch mit mir verbinden durch inniges Gebet. Ihr rufet mich dann und ich neige mich euch zu. Doch es bleibt so lange ein Ruf aus der Ferne, wie ihr ohne Liebe seid. Es besteht dann noch keine innige Gemeinschaft, die aber durch Liebeswirken sofort hergestellt wird, sodass ihr dann gleichsam eng verbunden seid mit mir und in diesem Zustand nun das Abendmahl mit mir halten könnet. Das heißt, ich selbst euch die Nahrung eurer Seele zuführen kann, dass ich euch das Brot des Himmels, mein Wort, darreichen kann, dass ihr nur vernehmen könnet, so ihr mich in euch gegenwärtig sein lasset, also die Kommunion mit mir eingegangen seid. Kommunizieren heißt so nach Fleisch und Blut, mein Wort mit seiner Kraft, aus meiner Hand entgegenzunehmen, wozu also unbedingt die Liebe eines Menschen Herz erfüllen muss, ansonsten meine Gegenwart undenkbar ist. Niemals wird ein Mensch sprechen können von meiner Gegenwart, der die Liebe zu mir nicht unter Beweis stellt durch uneigennützige Nächstenliebe. Niemals kann ein Mensch sich mit seinem Vater von Ewigkeit vereinen, der seinen Mitmenschen nicht als seinen Bruder betrachtet, der ohne Liebe gegen diesen ist und sonach auch niemals den Vater lieben kann, dessen Kind der Mitmensch ist. Machet euch das klar, dass die Liebe allein das Kind mit dem Vater verbindet, dass durch die Liebe der Mensch erst in das Kindesverhältnis eingeht und dass dann das Kind am Tisch des Vaters gespeist und getränkt wird mit guter Gabe und ewig keine Not mehr zu leiden braucht. Und mein Wort ist das Köstlichste, was der Mensch empfangen kann. Es ist wahrlich Labsal und Stärkung, und wo mein Wort tönet, dort ist auch meine Gegenwart erwiesen. Wie umgekehrt meine Gegenwart nicht ohne eine Kraftäußerung zu denken ist. Und da ich selbst Kraft und Licht bin, offenbare ich mich auch den Menschen als Licht und Kraft, indem ich gegenwärtig sein kann, der meine Gegenwart in sich zulässet, durch Wirken in Liebe. Licht und Kraft aber entströmet meinem Wort. Licht und Kraft benötigen die Seelen zur Aufwärtsentwicklung. Also sind Licht und Kraft die Nahrung, die ich der Seele reiche, so der Mensch mit mir das Abendmahl hält, so er mein Gast ist, also mit mir in engster Gemeinschaft Erwiderung seiner Liebe findet. Das allein ist unter Kommunion zu verstehen. So allein will ich das Abendmahl verstanden haben wissen, zu dem ich euch alle einlade, das ich eingesetzt habe mit den Worten: Nehmet hin und esset, nehmet hin und trinket, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Aus meiner Hand sollet ihr die Nahrung für eure Seele entgegennehmen, und dies bedingt die innige Verbindung mit mir, die nicht anders als nur durch die Liebe hergestellt werden kann. Amen.